HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Am nächsten Samstag, dem 1. November, wird die Schriftstellerin Ursula Krechel mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Gottfried Benn hat ihn bekommen, Erich Kästner, Günter Grass. Die Liste der männlichen Preisträger ist lang, die der Frauen nur kurz. In 74 Jahren wurden nur 12 Frauen für ihr schriftstellerisches Werk geehrt. Als erste erhielt Marie-Louise Kaschnitz den Georg-Büchner-Preis im Jahr 1955. 1964 Ingeborg Bachmann, 1980 Christa Wolf, 16 Jahre später 1996 Sarah Kirsch, 1998 Elfriede Jelinek, 2001 Friederike Mayröcker, 2005 Brigitte Kronauer, 2012 Felicitas Hoppe, 2013 Sibylle Levitscharow, 2018 Theresia Mora, 2020 Elke Erb und Emine Sefki Östermer 2022. Sie hören in der nächsten Stunde Ausschnitte aus den Dankesreden der Autorinnen. Zuerst Marie-Louise Kaschnitz im Jahr 1955. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, mit Lob und Tadel ist es sonderbar bestellt. Der Tadel, die abfällige Kritik, ja selbst die viel gefürchtetere Nichtbeachtung rufen in uns eine Menge von Abwehrkräften hervor. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, man ist doch mehr als die anderen glauben oder man wird es eines Tages besser machen, so gut, dass alle staunen werden über das verkannte Genie. Die öffentliche Anerkennung hat ganz andere Folgen. Sie stimmt uns nachdenklich und kritisch gegen uns selbst und das ist vielleicht ihr tieferer Sinn. Ich jedenfalls habe mir seit dem Tag, an dem Kasachs freundlicher Brief mich endlich in Athen erreichte, viele Gedanken gemacht. Ich fühlte mich nämlich durch den in Aussicht gestellten Preis in eine besondere Beziehung gesetzt zu dem Mann, dessen Namen er doch nicht zufällig trägt. Was würde Büchner dazu sagen, dachte ich. Und schon stand er fast leibhaftig vor mir, dieser Riese des Leidens und der Auflehnung. Ich hatte ihm Rechenschaft abzulegen. Und davor schützten mich weder meine wohlwollendsten Leser noch die Deutsche Akademie. Also saß ich in unserem Hotelzimmer zu Füßen der Akropolis in der schweigenden Gegenwart Büchners, des Antiklassikers und Revolutionärs, der gewiss nie das Land der Griechen mit der Seele gesucht hat und der keine Zeit und keine Mittel hatte, ins Ausland zu reisen. Mein eigenes Leben ging mir durch den Sinn. Wie ich im Gegensatz zu Büchner nie eine ganz bestimmte Vorstellung davon gehabt hatte, wie man die Weltordnung ändern müsste und nicht einmal den verzehrenden Wunsch, meine eigenen Anliegen der Allgemeinheit zum Opfer zu bringen. In meinem persönlichen Leben hatte ich versucht, das nächstliegende Gut und den mir nahestehenden und nahekommenden Menschen Gutes zu tun, was eine ziemlich bequeme und eher dankbare Aufgabe ist. Meine Arbeit erschien mir im Vergleich mit den wenigen Werken des jung Gestorbenen oft vom künstlerischen Spieltrieb bestimmt, ein Herumversuchen auf vielen literarischen Gebieten. Ich sah keine große Linie, keinen inneren Zusammenhang aus einer unverrückbaren Gesinnung heraus. La Poetessa delle Macerie, die Trümmerdichterin, hatte mich eine italienische Zeitschrift vor kurzem genannt, aber einen Augenblick lang hatte mir das fast missfallen, weil mir schien, dass auch in meinen Kriegs- und Nachkriegsgedichten weniger das Chaos als die Sehnsucht nach einer neuen Ordnung wesentlich seien. All meine Gedichte waren eigentlich nur ein Ausdruck des Heimwehs nach einer alten Unschuld oder der Sehnsucht nach einem, aus dem Geist und der Liebe neu geordneten Welt. Marie-Louise Kaschnitz in ihrer Dankesrede für den Büchnerpreis im Jahr 1955. 9 Jahre später, 1964, erhielt die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann diesen Preis. Meine Damen und Herren, ich danke für die große Ehre, die mir erwiesen wird mit der Zuerkennung des Georg-Büchner-Preises. Ich danke sehr herzlich der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und ihrem Präsidenten, den Bürgern dieser Stadt und dem Land Hessen. Wie jeder, der hier gestanden ist und es nicht wert war, Büchner das Schuhband zu lösen, habe ich es schwer, den Mund aufzutun, den Dank abzustatten mit einer Rede. Wovon reden? Von etwas Naheliegendem am besten. Etwas, das nahe liegt für mich und vielleicht auch für Sie. Konsequent, konsequent, sagte dann Lenz. Und wenn jemand anderer was sprach, inkonsequent. Inkonsequent. Es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns, erfahren wir. Konsequenz. Das Konsequente ist, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, in fast allen Fällen etwas Furchtbares. Und das Erleichternde, das Lösende, Lebbare, das kommt inkonsequent einher. Konsequenz, das Folgerichtige im Verfolgen des Risses, eines Risses, der für Lenz durch die Welt ging und der ihn nur traurig den Kopf schütteln ließ auf alles, was man ihm sagte, in bester Absicht, wie wir auch wissen. Diese Konsequenz ergibt sich nicht nur durch die körperlichen und geistigen Zufälle eines Individuums. Zufälle, ein merkwürdiges Wort, mit dem Büchner die Lenzsche Krankheit behaftet. Lassen Sie uns daran festhalten. Der Wahnsinn kann auch von außen kommen, auf die Einzelnen zu, ist also schon viel früher von den Innen der Einzelnen nach außen gegangen, tritt den Rückweg an, in Situationen, die uns geläufig geworden sind, in den Erbschaften dieser Zeit. Denn ich vergesse nicht, dass ich in Ihrem Land bin, mit seinen Zufällen, die sich der Diagnose nicht ganz, aber im Grunde entziehen, wie alle Zufälle. Zufälle, die sich mitunter aber einer Optik und einem Gehör mitteilen, das sich diesem Zufall aussetzt, dem Nachtmahr und seiner Konsequenz. Verwechseln Sie, was ich zu sagen versuchen werde, nicht mit Eindrücken. Ich habe womöglich welche, aber wer wird sich auf Eindrücke verlassen? Es wird von einer Gegend die Rede hier sein, nicht von Darmstadt, von Hessen nicht, auf die kein Finger mehr zu legen ist, einer Gegend Umstände halber und einer Stadt, da mehr sich nicht anbietet, einer, die sich auf Teilung hinausreden ließe. Teilung, das ist ein anderes, ein fleißiges Wort. Es nimmt vieles ab, das Denken nicht zuletzt. Es hört sich an nach Operation, postoperative Schmerzen nicht ausgeschlossen, letaler Ausgang selten. Ingeborg Bachmann, 1964. Ein Ausschnitt aus ihrer Dankesrede für den Georg-Büchner-Preis. Erst 12 Jahre später ging der Preis wieder an eine Frau. Die Schriftstellerin Christa Wolf, im Jahr 1980. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich danke der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt für die Zuerkennung des Georg-Büchner-Preises in diesem Jahr. Das Ungenügen an der eigenen Arbeit steigert sich aus einem Anlass wie diesem auf einen hohen Grad. Der Selbstzweifel an der gewählten Existenzform wächst. Als müßig, vielleicht eitel, übergehe ich meine Auseinandersetzung mit diesem Dauerthema und lasse auch jene Blätter unter den Tisch fallen, die meine Schwierigkeit reflektierten, heute und hier zu reden. Büchners Beispiel vor Augen beunruhigen mich mehr denn je die untergründigen Verflechtungen von Schreiben und Leben, von Verantwortung und Schuld, welche die Person, die schreibend lebt, lebend schreibt, hervorbringen und im gleichen Arbeitsgang zu zerreißen drohen. Die, glaube ich, heute nicht nur ausgehalten, sondern angenommen werden müssen. Unschuldig und ohne Verantwortung sein, dies mag als Wunschbild in Zeiten der Schwäche aufkommen. Es ist ein Fluchtbild. In den konkreten Verhältnissen, in denen wir leben und schreiben, erwachsen werden, was auch heißt sehend, uns einmischen, versagen, wieder aufbegehren und auf neue Erfahrung süchtig sind, in diesen konkreten Verhältnissen ist ein Zustand verantwortungsloser Unschuld nicht vorgesehen. Heute und hier heißt es da, und im Gehen reißt es uns die Masken vom Gesicht. Da werden die Gesichter mitgehen. Büchner wiederlesen heute heißt die eigene Lage schärfer sehen. Ich gewöhnte mein Auge an Blut, aber ich bin kein Guillotinemesser. Der Gang der Deutschen durch die Geschichte, ein mühsamer, häufig verlegter, oft schleppender, gewaltsamer, manchmal wüster Gang, ließe sich mit den Worten ihrer Dichter pflastern und ausstaffieren. Aus Sätzen Büchners wollte ich eine Rede halten, die klingen sollte, als wäre sie heute geschrieben. Doch was zu seiner Zeit unerledigt bleibt, ist nicht nachzuholen. Er selbst, Büchner, hätte nie in die Verlegenheit einer öffentlichen Danksagung kommen können. Mit welchem Recht berufen wir uns auf die Erscheinung, auf das Werk dieses sehr jungen Mannes, der Revolutionär, Dichter, Wissenschaftler, es auf jedes Risiko hin unternahm, den finsteren Verhältnissen seiner Zeit eine lebbare Alternative zu entreißen. Christa Wolf im Jahr 1980. In den hr2-Archivschätzen stellen wir heute die wenigen Autorinnen vor, die seit 1951 mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurden. 1996 ging der Preis an Sarah Kirsch. Ja, so stellen Sie sich doch ein Stückchen vor, wie es zum Beispiel Herr Robert Walser gemacht hat. Robert, muss man doch stets betonen, in diesem Land, in dieser Zeit. Und ich müsste Fischnerven haben, wie Büchners Barben, wenn ich nicht dem Gedankenspiel folgte. Das könnte gelungen sein. Das ist ja schon im Kopf schöner als eine anständige Rede. Und meine edelsten Vorstellungen von der Nutzlosigkeit solcher, sie sind so unerschütterlich, dass ein Verharren dabei mindestens so verlockend ist wie neue Erfahrungen sammeln. Es gibt die Reden zum Preis wie Jahresringe, um 68 herum zu Dantons Tod, Totesholz auch dazwischen. Ja, ich will das nicht weiterführen. Es riecht seit heute nach Schulweisheit nur. Und so arbeite ich vor Ihnen, vor der Natur wie ein Landschafter oder. Und es gibt köstliche Dinge genug in dieser Versammlung zu sehen. Ich bin eine Schlangenbändigerin und habe nun Fritz Kochers Aufsätze im Kopf und siehe ganz gemütlich zwischen meinem Preispatron und stehe ganz gemütlich zwischen meinem Preispatron und Robert Walser, eine Bodyguard, wie ich sie besser nicht haben kann, und wähle die Überschrift als Ersatz einer Rede. Brief meines Komplizen an mich, Liebe Y, ich habe deinen Brief erhalten, gelesen und mit äußerster Zustimmung zum zweiten und dritten Male gelesen. Du schreibst wie eine Akrobatin über das öffentliche Reden, besser als zwei Professoren zusammen. Wo nimmst du das her? Mich haben besonders deine Sätze über das Leben am Rande des ausgerollten Teppichs gefreut. Ja, in der Provinz, wo er so zerschlissen erscheint, erkennst du das Muster. Und dass die Kunst eine große und süße Sache doch ist, aber verteufelt schwer. So will ich dir eine Probe geben von ein paar Zeilen, mit denen ich mich seit Wochen herumgeschlagen. Kommt der Schnee im Sturm geflogen. Die Schriftzeichen, die für mich oftmals ihre dreidimensionale Gestalt annehmen, meist stehen sie ja im Schnee. Oder meine Handschrift, die sich zu Teppichen verwebt und verhakt, liegt unter verschneiten Bäumen. Mit 26 Buchstaben versuchen, das Unsagbare sagen. Ich schreibe mich vom Papier weg in Landschaften wohl. Es ist die Spur einer davongeflogenen Lerche kurz vor dem Schneesturm, ein weißer Fliegentanz sondergleichen, wie Alexander Block ihn erfand. Ich gehe auf merkwürdige Baumgruppen zu, stolpere ein Komma nieder, weiße Flecke auf der Landkarte klären. Selb an dafür Bass im schönsten Fall mit meinem Komplizen. Ich höre, wie der Schnee knirscht, wie seine handgemachten Stiefel seufzen. Wir wissen, dass wir nie ankommen werden. Ich schaue mich nicht um, will keine Schneesäule werden. Ein paar Katzen kommen uns entgegen, Fürst Mischkin darunter. Die Inseln vor uns sind Gedichte, Inselgruppen, ein chinesisches Schriftzeichen, ein Haus gegen die Unbill des Wetters. Ein Sirren fällt durch die helle Luft. Man wird nicht mehr verrückt. Sarah Kirsch, 1996. Zwei Jahre später wurde Elfriede Jelinek mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Preis. Ich danke Ivan Nagel sehr. Und ich möchte auch meinen Verlegern, die hier da sind, meinem Buchverlag und meinem Theaterverlag, sehr danken dafür, dass sie mir immer ermöglicht haben, meine Arbeiten vorzustellen. Was uns vorliegt, was uns vorgelegt wurde. Wenn es der Europäische Gerichtshof verlangt, wird Österreich die Anonymität der Sparbücher aufheben müssen. Aufheben ist behalten wie wegwerfen gleichzeitig. Man hebt etwas auf, man löscht es aus. Auf dem Buch wird dann ein Name stehen müssen, der den oder jenen bezeichnet oder der oder jener bedeuten, was sie sind, aber sie bedeuten auch noch etwas darüber hinaus. Der Gerichtshof will die Aufhebung, damit man die Besitzer der Sparkonten dingfest machen kann. So, das Ding ist jetzt fest geworden, die Besitzer sind's auch, zumindest ihre Behauptungen sind's. Man kann alles angreifen, was sie bedeuten, was sie also ausmacht. Und da sie etwas ausmachen, denn sie besitzen etwas, würde es ihnen etwas ausmachen, wenn man sie mit Namen bezeichnen könnte. Es ist bezeichnend, dass diese Leute nicht zur Kenntnis genommen zu werden wünschen. Andererseits hätte jeder gern von allem Kenntnis, die er, wann immer es nicht wehtut, zu sich zu nehmen wünscht. Der Letzte macht das Licht aus, das ist eine liebe alte Gewohnheit. Auch unsere Vorletzten haben bereits Lichter ausgemacht, weil sie nur sich selbst behaupten wollten, unsere Vorgänger. Sie haben etwas behauptet, indem sie sich behaupteten, und gleichzeitig hatten sie es nicht nötig, irgendetwas zu behaupten, in dem Sinn, dass jemand auf sie hören, ihnen sogar antworten sollte, denn es gab ja nur sie allein und sollte nur sie allein geben. Sie haben sie ausgemacht, die Lichter, obwohl sie sie nicht gemacht hatten. Heute gibt es viele, denen das etwas ausmacht. Unzählige Lebenslichter wurden ausgelöscht. Keine Ahnung, wie lang ihre Lebensdauer gewesen wäre, hätte man sie für etwas oder jemanden brennen lassen. Ab sofort werden all die Klagen gesammelt, man nennt sie Sammelklagen. Man kann heute jeden angreifen, der verschleiern möchte, was er hat und wie er es bekommen hat, oder der vortäuschen möchte, er hätte nichts und wäre als eine Bank mit herrenlosen Konten. Trotzdem, alles ist zum Glück weniger gefährlich geworden. Es muss niemand gewarnt werden, dass, wer die Wahrheit sogar nur liest, gestraft werden könnte. Wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist natürlich ohne Schuld. Keine Folgen hat Folgendes gesagt, getan. Wir wissen seit jeher, was gehabt wird, kann weggenommen werden. Habt euch nicht so. Habt weniger als euch. Weniger als ihr, das sind viele. Und wenn ihr tot seid, seid auch ihr nichts mehr. Es stehen einander zwei Dinge gegenüber, die Sprache und ihr Besitzer. Die Sprache ist die Sprache. Sie mag bedeuten, was sie will. Sie mag auch nichts sagen und doch sprechen. Doch immer wird, was sich der Sprecher denkt, an einem Gegenstand festgemacht. Das wird ein Fest. Der Sprecher darf endlich seinen Gegenstand verschlingern. Manche werden ihn leben lassen, aber nicht hoch. Es wird jedoch weiter nichts gemacht dabei, außer dass das Grenzenlose, das Denken an die Sprache festgebunden wird und an dieser Fessel zerrt es seither. Elfriede Jelinek in einem Ausschnitt ihrer Dankesrede zum Büchnerpreis 1998. Friederike Mayröcker erhielt den Preis 2001. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Fantasie über Lenz von Georg Büchner oder Gedächtnisrevolution im Steintale bei Pfarrer Oberlin in der vogesischen Wüste. Teil 1. Am Abend des 20. Jänner 1778 erreicht Lenz das Dorf Waldersbach im Steintal, betritt das Pfarrhaus, wird vom Pfarrer Oberlin willkommen geheißen, verbringt eine unruhige Nacht, stürzt sich in den Brunnen und gierig wieder aufs Zimmer zurück. 20 Tage weilt Lenz im Pfarrhaus, schreibt Briefe, hält Predigten. Eine schöne Predigt, nur mit etwas zu vieler Erschrockenheit, so Pfarrer Oberlin. Mit einem Ohr horchend auf den Topos der Poesie, mit dem anderen auf des Todes Grauen und den Schauer des Wahnsinns. Daneben die Suppenschüssel, Schnüre der Suppe, das Brot. Während er sein Gewand zu einem Schoße zusammenfasst, berauscht er sich an dem Atem der Alpenluft in der angenehmen Gesellschaft der Morgensterne und sehnt sich nach seiner Geliebten, will ein Kind im Nachbarort vom Tod auferwecken mit seinem Spezialgeist. Will auf solche Weise die geliebte Friederike Brion zu neuer Liebe erwecken. Dann flort eine Boskette aus Nebelwand um sein Gesicht, das ihm bang wird, und dunkles, üppiges Blumengebinde von der Gartenfassade her büschelt ihm ans Auge. Rispen von Blau und Grau, Asche über dem Himmel. Friederike Mayröcker, ausgezeichnet im Jahr 2001 mit dem Georg-Büchner-Preis. Im Jahr 2005 nahm Brigitte Kronauer den Preis entgegen. Warum bloß, frage ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, und nicht weniger mich, hat Georg Büchner die hier gleich folgenden Worte von jemandem sprechen lassen, aus dessen Mund sie dermaßen unnatürlich, ja unglaubwürdig klingen? So ein schöner, fester, grauer Himmel, man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich dran zu hängen, nur wegen des Gedankenstrichels zwischen Ja und Nein und wieder Ja und Nein. Ja und Nein, ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Nicht der eloquent müde Revolutionär Danton sagt die verblüffenden Sätze, nicht der graziös ennuierte Prinz Leonce, nicht der in den Wahnsinn kippende Schriftsteller Lenz. Ihnen allen wäre solch spitzfindig formulierter Tief oder Unsinn ohne weiteres zuzutrauen. Aber Woyzeck? Ihm doch wohl eigentlich nicht. Nicht Woyzeck, dem vierten Protagonisten von Büchners in fundamentaler Unterschiedlichkeit und notgedrungener Eile errichteten Universen. Trotzdem, er, das arme Stück Mensch, wahlweise tauglich für erniedrigend idiotische Experimente oder in tödlicher Variante als Kanonenfutter, er hat's geäußert. Jedoch, darf er das? Nicht seine Überlegung an sich ist das mögliche Ärgernis, nur der Umstand, dass er Woyzeck sie anstellt. Obwohl er uns allerdings vorwarnte, mit der ebenfalls für einen wie ihn befremdlichen Bemerkung, manchmal habe man so einen Charakter, so eine Struktur. Ein hier von mir unterschlagenes, von Büchner zwischengeschobenes Herr Hauptmann und ein paar je nach Ausgabe volksnah stimmend und in dialektnaher Manier weggelassene Ents am Ende, ein Schlagge und Hänge, tun dabei kaum was zur Sache. Was Woyzeck da in großer Not entschlüpft, ist richtiggehend intellektuell. Klingt keineswegs nach urtümlich schlichtem Gemüt, hört sich unpassend akrobatisch, ja, um Himmels Willen heraus mit dem bösen Wort artifiziell an. Liegt aber der literaturhistorische Ruhm Büchners nicht zu einem großen Teil darin begründet, dass er, ungeschönt und Mitgefühl weckend, einen jener Rechtlosen zum ersten Mal auf die Bühne brachte als das, was er war und ist, ein von der relevanten Gesellschaft allenfalls als Dreiviertelmensch angesehenes und benutztes Wesen, ohne Bildung und daher fast unzivilisiert, das sein vermutlich ungeschlachtes Innenleben lieber, wenn es schon sein muss, leihweise in sogenannten Volksliedern oder Bibelversen artikulieren und eventuell gutierbar machen sollte? Gilt Büchner nicht jedem Schulkind als revolutionär, auch deshalb, weil er im Gegensatz zum ungeliebten Schiller die Wirklichkeit nicht idealisiert, sondern endlich in ihrer realen Erscheinung darstellte? Brigitte Kronauer im Jahr 2005 in Darmstadt mit einem Ausschnitt aus ihrer Dankesrede für den Georg-Büchner-Preis. 7 Jahre später, 2012, nahm Felicitas Hoppe diesen Preis entgegen. Meine Damen, meine Herren, es ist eine große Freude, hier zu sein und ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Und ich fasse mich kurz, denn gleich kommt der Winter und mit dem Winter die langen Briefe, in denen Büchner an seine strapazierte Braut schreibt: Ich habe mich verkältet und im Bett gelegen. Aber jetzt ist besser. Wenn man so ein wenig unwohl ist, hat man so ein groß Gelüsten nach Faulheit. Aber das Mühlrad dreht sich als fort, ohne Rast und Ruh. Lernst du bis Ostern die Volkslieder singen, wenn's dich nicht angreift? Man hört hier keine Stimme, das Volk singt nicht. Und du weißt, wie ich die Frauenzimmer lieb habe, die in einer Soiree oder einem Konzerte einige Töne totschreien oder winseln. Ich komme dem Volk und dem Mittelalter immer näher. Jeden Tag wird's mir heller. Ich bekomme halb das Heimweh, wenn ich eine Melodie summe. Jeden Abend sitze ich 1 oder 2 Stunden im Casino. Du kennst meine Vorliebe für schöne Säle, Lichter und Menschen um mich. Ich weiß nicht, ob Büchner und seine Braut schöne Säle, Lichter und Menschen tatsächlich so liebten wie ich, vom Volk und vom Mittelalter zu schweigen. Aber man soll den Briefeschreiber so wenig mit seinen Briefen verwechseln, wie die Rednerin mit seiner Braut und den Autor mit einem Werk, das nur scheinbar zum Feiern einlädt. Zwar wird viel gesungen, getanzt und getrunken, nach Makaroni, Melonen und Feigen verlangt, nach musikalischen Kehlen und klassischen Leibern, kurz nach italienischen Verhältnissen. Das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer, der das könnte schon fast von Hoppe sein. Aber Rosettas Tanzfuß ist müde, der Prinz Leonce ist gelangweilt, das Volk singt nicht. Aber wenn das Volk stumm ist, wovon singt dann der Dichter? der sich doch aufschwingen soll, ich zitiere, die ganze Menschheit zu lieben, um in das eigentümliche Wesen jedes einzudringen. Es darf einem keiner zu gering, keiner zu hässlich sein. Oft zitiert, nie erreicht. Während Hoppe, die Idyllenautorin, unaufhörlich weiter von runden Tischen träumt, an denen angeblich Platz ist für alle, als wären Zeit und Geschichte für immer aufgehoben, ist bei Büchner Geschichte nicht eskapistische Utopie, sondern reinste, gemeinste Gegenwart. Hier wird aus Schierlingsbechern getrunken, geliebt wird auf Abruf, auf der Flucht und aus Not, zwischen Bett und Grab, auf Kosten der Braut. Denn die Träger revolutionärer Gedanken sitzen, gegenteiligen Behauptungen zum Trotz, nicht an runden Tischen, sondern landen im Korb, in dem sich bekanntlich nicht Körper, sondern Köpfe zu einem letzten Rendezvous zusammenfinden. Willst du grausamer sein als der Tod? Fragt Büchners Danton seinen Henker. Kannst du verhindern, dass unsere Köpfe sich auf dem Boden des Korbes küssen? Nur was ist der Kuss toter Köpfe gegen einen Tisch, an dem nicht die Menschheit sitzt, sondern einfach bloß Menschen, lebendige Körper, die gelegentlich kopflos Volkslieder singen? Und schon tut sich jener Graben auf zwischen dem, was ein Schriftsteller ist und dem, was er soll. Alles, solange er tut, was er kann, nichts, sobald er versucht zu sein, was alle anderen von ihm wollen, ein großer Kopf. Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe im Jahr 2012. Sibylle Levitscharow erhielt den Büchnerpreis ein Jahr später, 2013. Die Dankbarkeit ist bis in die feinsten Knöchelchen meiner Existenz geschlupft. Wahrlich, man hat mich schon mit etlichen Preisen verwöhnt. Der Büchnerpreis ist der schönste, naturgemäß der schönste und ehrenvollste. Ob ich diesen Preis verdient habe, das kann man selbst unmöglich wissen. Die Qualität der eigenen Arbeit oder umgekehrt das Unvermögen, das darin zum Ausdruck kommen mag, kann man selbst nicht recht beurteilen. Auch die Menschen, die über Preise bestimmen, können es nicht treffsicher. Um zu wissen, ob ein Schriftsteller oder ein Dichter wirklich etwas taugt, muss er längst im Grab liegen. Das Vergessen muss über dieses Grab gebreitet sein. Ruhe muss herrschen. In seltenen Fällen ist dann eine Auferstehung, ist vielleicht ein fundiertes Urteil einer anderen Generation möglich, die die hinterlassenen Schriften unbeschwert vom alten Zeitgeschmack wieder zur Hand nimmt und neu bewertet. Ob so etwas in Zukunft für meine Bücher oder die Werke meiner Zeitgenossen möglich sein wird, daran kann man Zweifel hegen. Denn alle modernen Technologien, in denen die Schrift gespeichert wird, sind nur zum Schein Erinnerungsbehälter. Allein durch die Masse des Gespeicherten findet ein radikaler Erinnerungsverlust statt. Solche Massen können kaum mehr sortiert, Einzelnes kann kaum mehr ausgesondert, verworfen oder umgekehrt gehegt werden. Und damit ist ein radikaler Qualitätsverlust im Urteilsvermögen bzw. der Tradierung verbunden. Aber nun zu Georg Büchner. Sie alle wissen, der Bursche, ich sollte vielleicht besser sagen, das begabte Bürschle, es starb jung. Anmerken möchte ich gleich, dass mir der Theaterautor Büchner wenig bedeutet. Das mag daran liegen, dass ich nur schlechte Aufführungen seiner Stücke gesehen habe, jedenfalls keine, die mich hätten verlocken können, eine Büchnerianerin zu werden. Beim Wojciech schlagen die Regisseure gerne zu, keine Chance, mit den leisen inneren Qualen der Figur bekannt zu werden. Von derlei Unfug verschont lese ich den Lenz. Natürlich spricht der Lenz zu mir. Die geistige Zerrüttung ist auch mein höchstpersönliches Hausthema, das mich wieder und wieder umtreibt. Die Katastrophe des Lenz ist eindrücklich mit einer großartigen Einfühlung in einen zerrütteten, himmelhochjauchzenden, dann wieder extrem gepeinigten Menschen geschildert. Man staunt übrigens, wie geduldig im Pfarrhaus mit diesem enorm schwierigen Gast umgegangen wurde, der den Dienstmädchen alsbald einen gehörigen Schrecken einjagt mit seinem Gebrüll, dem nächtlichen Nacktgeplansche im eiskalten Brunnen. Die Pflicht, einen Gast aufzunehmen und ihn trotz seines unmöglichen Benehmens nicht gleich wieder aus dem Haus zu jagen, muss groß gewesen sein. zumal in einer abgelegenen Gegend, in der es ja kaum Gasthäuser gab. In einem Pfarrhaus wurden solche Pflichten stärker gefühlt und es wurde einem schwierigen Gast wahrscheinlich länger willfahren als sonst wo. Bemerkenswert sind Umsicht und Geduld, mit welchen der Pfarrer sich bemüht, den ungebärdigen, von allen Furien gehetzten jungen Mann wieder ins Lot zu bringen. Lenz versucht sich Erleichterung zu verschaffen, indem er ausgedehnte Wanderungen unternimmt. Der Bewegungsdrang ist bei manchen Geistlabilen sehr ausgeprägt. Einigen gelingt es, die in ihnen tobende Unruhe zu dämpfen, wenn sie gehörig ausschreiten. Man kennt es von Robert Walser, ein großer Spaziergänger. Meist dauerten seine Gänge mehrere Stunden, der mit Hilfe der ausgreifenden Beine einen ruhigeren Seelenspiegel gewann. Zumindest zeitweise. Bei dem armen Lenz funktioniert die Methode nicht. Innerlich zu zerworfen ist der junge Mann. Er glaubt, Wunder vollbringen zu können, will gar ein totes Kind zum Leben erwecken. Auch das ist ein Klassiker der verrückten Seinsweise, Herrschaft über Leben und Tod zu erlangen und als Wundertäter in die jesuanischen Fußstapfen zu treten. Sibylle Levitscharow mit einem Ausschnitt ihrer Dankesrede zum Büchnerpreis im Jahr 2013. 5 Jahre später wurde wieder eine Frau mit dem Preis gekürt, Theresia Mora. Ich schreibe dir, weil ich wieder einmal sprechen muss. Es ist der Büchnerpreis und ich freue mich. Aber Preis bedeutet Podium. Und Podium bedeutet, man muss körperlich anwesend sein, meistens jedenfalls. Und man muss etwas sagen, sich also, wie der Ungar sagt, so und so ein Gesicht machen, was viel Gelegenheit für Scham und Fremdscham bietet. Zum Glück hilft die Sprache auch diesmal gleich weiter. In sich ein Gesicht machen ist Machen drin, also weißt du, was zu tun ist. Wie immer beim Schreiben und auch sonst, man muss es machen, so gut es eben geht. Die Form finden, die es einem nicht leichter, sondern überhaupt möglich macht. In diesem Fall, als wäre es keine Rede, sondern ein Brief. Wer will, kann das auf Büchner und Wilhelmine Jeglé und so weiter beziehen. Im Übrigen sind diese Briefe ganz lesenswert, weil sie nicht für die Nachwelt, sondern an geschätzte Personen geschrieben worden sind. Natürlich sind auch diese gefiltert wieder noch nicht. Aber die Gründe dafür sind mehrheitlich persönlich und das liegt in der Natur der Sache mit einer verträglicheren Variante von Scham und Fremdscham verbunden. Ich für meinen Teil habe bisher nicht mehr als 4 Personen Briefe geschrieben. Erst einem jungen Mann, weil er zu den Soldaten musste und er wollte dort Briefe von einer Frau erhalten. Ich verstand das, ich schrieb jede Woche, aber er war nicht zufrieden. Meine tragisch kurzen 1,5 Seiten waren ihm zu wenig. Tut mir leid, schrieb ich, aber mehr ist da nicht. Das war gegen Ende der Diktatur und meiner Kindheit, dass ich anfing, die Welt, in der ich lebte, endgültig als zu eng zu empfinden, was, wenig überraschend, mit dem Verlust meiner ersten Sprache einherging. Zur gleichen Zeit erhielt ich selbst lange, lange Briefe von einer jungen Frau, der es offenbar anders ging. Zumindest schien sie ihre Sprache nicht verloren zu haben. In langen, langen Briefen schilderte sie mir das Leben ihrer Eltern. Ich schilderte daraufhin nicht das Leben meiner Eltern. Ich hörte ihr, so gut es ging, zu. In einem Brief zu hören. Eine gute Übung für alles Mögliche. Auch für künftiges Schreiben. Sie war jedenfalls länger damit zufrieden als der junge Mann. Später schrieb ich noch einmal einem anderen jungen Mann. Ihn liebte ich und schrieb im Grunde nur darüber. Und er hatte auch nicht viel mehr zu sagen. Gemeinsam zählten wir die Tage. 143 zwischen unserem ersten Treffen und dem zweiten. Wir lebten damals in noch streng voneinander abgegrenzten Kleinstaaten, wie 2 waschechte Helden der Romantik. Die Briefe waren mindestens 5 Tage unterwegs. Wir schrieben sie auf Luftpostpapier, obwohl sie mit dem Zug fuhren, weil das Porto nach Gewicht berechnet wurde. Und jetzt schreibe ich Briefe mit dir, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich so alles leichter zusammenhalten lässt. Natürlich werde ich dir auch noch einen echten Oktoberbrief schreiben. Der hier soll mir nur dabei helfen, so einfach wie möglich zu sprechen. Das hauptsächlich habe ich mir vorgenommen, beziehungsweise entschieden. Natürlich darf man auch dabei nicht so weit gehen. Sich ohne Not einzuschränken wäre sinnlos und lächerlich. dass ich schreiben darf, dass die Umstände so sind und dass ich es tatsächlich tue, sie auch mache, bedeutet nichts weniger, als dass ich sein kann, die ich bin. Und das ist ein Punkt, von dem es aus Nonsens wäre, sich selbst und dem Text gegenüber nicht so aufrichtig zu sein, wie nur möglich. Das ist, wie du weißt, von großer Wichtigkeit, weil es nicht so anfing. Es fing so an, dass wir nicht sein sollten, wer wir waren und nicht sagen, was wir dachten. Respektive, es war vollkommen egal, wer wir waren und was wir dachten. Wir waren Untertanen, die gefälligst ihre Natur im Zaum zu halten und zu schlucken hatten, was man ihnen vorsetzte. Und man ging nicht davon aus, dass wir unser Gehirn ebenso benutzen konnten wie die, die Macht besaßen. Im Übrigen tatsächlich nicht. In Experimenten malen die, denen man gesagt hat, sie seien zum Anführer bestimmt, das L für Lieder spiegelverkehrt auf ihre Stirn, damit die anderen es schneller lesen können. Diese Phase dauerte, Gottlob, nur so lange wie eine durchschnittliche Kindheit in Friedenszeiten. Gerade als wir volljährig wurden, haben uns die Staaten, die uns bis dahin festhielten mit eiserner Faust, nicht frei, sondern fallen gelassen. Nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie nichts mehr wollen konnten. Und wir konnten sehen, wo wir bleiben. Theresia Mora erhielt den Georg-Büchner-Preis 2018. Das war ein Ausschnitt aus ihrer Dankesrede. 2 Jahre danach wurde Elke Erb mit dem Preis ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, ich bin schon seit Februar 82. Georg Büchner starb mit nicht einmal 24. Mit einem Blick zu ihm hin zitiere ich eins meiner letzten Gedichte. Schmerz, Lichtung, Dichtung, am Waldesrand, die Tanne stand im eigenen Land. Also Büchner hätte das verstanden übrigens. Ich lese aus Büchners Lyons und Lena ein Drama zwischen Dantons Tod und Woyzeck, ein Stück über das Elend eines jungen Mannes im damaligen Deutschland. Bei Lyons und Lena habe ich mich nach einigen Versuchen, das Dramatische zu erreichen, entschieden, nur noch seine Sprache vorzustellen. Gerade hier in diesem Stück ist sie das Eigentliche, die von ihm zum Tanzen gebrachten Reden. So werden Sie jetzt einen rein sprachlichen Ablauf erleben. Nichts anderes. Aber das ist eben mehr als Dramatik. Es folgen also Zitate, die den Witz, nein, nicht Witz, vielleicht besser Sprachtanz erleben. Ein funktionierender Satz zum Beispiel, sage ich noch etwas steif, wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Georg Büchner argumentiert nicht. Es ist auch nicht Ironie. Ich weiß nicht, wie ich diese Sprache nennen könnte. Das ist nicht Entlarvung, auch nicht Spott, auch nicht Geißelung. Sie ist leicht, rasch, auch nicht jugendlich oder frühreif. Sie ist ungewohnt und doch sofort eingängig. Sie hat es verdient, dass, oh Wunder, in Deutschland in der Deutschen Akademie an höchster Stelle steht. Was das Höchste betrifft, so braucht sie solche Abmessungen nicht. Ich muss sie nicht rühmen. Nein, es reicht, sie darzustellen. Und ob dieser junge Mann, nein, hier habe ich kein Wort. Es sind Gedichte, aber auch wieder nicht. Ich muss sie nicht rühmen. Nein, es reicht, sie darzustellen. Und als ob dieser junge Mann, nein, da habe ich kein Wort. Es sind Gedichte, aber auch wieder nicht. Gewiss, nicht Agitation, kein Überzeugen wollen. Am ehesten gleichen sie doch Gedichten. Jedenfalls nicht Agitation oder gar Aufklärung. Erzählungen auch nicht. Nicht Aufklärung und so weiter. Zarte, leichte Gebilde. Man ist nicht gezwungen, empört zu sein. Es sind nicht Gedichte. Und vielleicht doch. zarte, leichte Gebilde. Man ist nicht veranlasst, in Empörung zu steigen. Gedichte eben doch. Oder umgekehrt, keine Gedichte, aber doch so leicht und durchsichtig. Ich wüsste niemanden, dessen Darstellungen den seinen gleichen. Erster Akt, erste Szene. Wollen wir wetten? Die Schriftstellerin Elke Erb, Büchner-Preisträgerin des Jahres 2020. 2022 wurde Emine Sefki Östermar mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wuchs in Istanbul ohne von Georg Büchner zu wissen auf. Meine Großmutter sagte mir jeden Abend, wir gehen uns die Schiffe anschauen. Schauen, wie viele heute ankommen, wie viele abfahren. Wir liefen eine steile Straße hinunter zum Hafen. Am Hafen standen die Menschen, die auf das Schiff warteten. Wenn das Schiff kam, fielen die Schatten der Menschen auf den weißen Körper des Schiffes. Das Schiff schrie, die Schatten liefen, die Menschen liefen. Das Schiff nahm all diese Schatten und Menschen in sich auf und fuhr ab. Dann fielen die Schatten der Möwen, die hinter dem Schiff herflogen, ins Meer und flogen über dem Meer weiter. Auf dem Rückweg vom Hafen nahm meine Großmutter mich auf ihren Rücken. Heimlich roch ich an Großmutters Kopf. Ihre Haare dufteten nach der Nässe des Meeres. Das Meer wohnte in Istanbul nicht nur zwischen Asien und Europa, sondern auch in den Körpern und Haaren der Menschen und auch in den Istanbuler Betten. In jedem Bett gab es den nassen Duft des Meeres. Die Alten sagten, das Meer wohne selbst in ihren Beinen. Meine Eltern gingen jeden Montag in ein Kino, das Teyare Sinemas hieß. Das bedeutet auf Deutsch Flugzeugkino. Diese Kino zeigte nur europäische Filme. Meine Mutter erzählte mir von dem Besitzer des Flugzeugkinos, der sich selbst wie ein Filmstar kleidete und die Besucher am Eingang seines Kinos empfing. Er wusste, dass die Zuschauer in manchen europäischen Filmen, die er zeigte, weinen würden. Für solche traurigen Filme ließ er aus feinen Stoffen Taschentücher herstellen, die er persönlich vor dem Kino verteilte. Meine Mutter gab mir eines von diesen Tüchern, mit dem sie im Kino ihre Tränen getrocknet hatte. Ich legte das Taschentuch mit den Tränen meiner Mutter in meinen Schulatlas, genau zwischen die Seiten, wo Europa abgebildet war. Meine Großmutter war eine abergläubische Frau. Sie hatte Angst, dass die Schatten auf der Leinwand die Gesichter meiner Eltern wegnehmen würden. Am nächsten Morgen fragte ich meine Eltern, was sie im Kino gesehen hatten und wie der Film hieß. Mein Vater antwortete, ich habe vergessen, wie der Film heißt, aber schau, der Schauspieler Jean Gabin raucht so. Und er machte Jean Gabin nach, wie er rauchte. Die Zigarette steckte in seinem Mundwinkel, bis die Asche herunterfiel. So rauchte mein Vater ein paar Wochen lang wie Jean Gabin, bis er an einem anderen Montag im Flugzeugkino einen Film mit Rossano Brasi sah und am Dienstag zu Brasi überwechselte. So waren unsere ersten europäischen Gäste in unserem Istanbuler Holzhaus Jean Gabin und Rossana Brasi. Als Kind hatte ich Schwierigkeiten, die Namen unserer europäischen Gäste richtig auszusprechen und fand für Jean ein türkisches Wort, Can, was auf Türkisch die Seele heißt. Also Seele Gabin und für Brasi das türkische Wort Brasiye, das bedeutet auf Deutsch ein bisschen besser. Bevor ich ins Kino ging und Seele Gabin und Rossana ein bisschen besser selbst auf der Leinwand sah, hatte ich sie schon im Gesicht und Körper meines Vaters kennengelernt. Auch meine Mutter brachte in ihrem Gesicht und mit ihrem Körper zwei europäische Gäste nach Hause, Silvana Mangano und Anna Magnani. Für ihren Namen gab es auf Türkisch auch ähnliche Wörter. Silvana, das heißt wisch mich ab, Mangano, und Anna, das heißt Mutter, Magnani. Die ersten Gesichter, die zwischen den Ländern ausgetauscht wurden, waren Filmgesichter. Magnani, Gaben, Mangano, Brasi waren in unserem Leben, aber Büchner noch nicht. In meiner Familie standen die Toten in der Hierarchie ganz oben. Jedes Mal, wenn meine Mutter oder meine Großmutter Wasser tranken, sagten sie, das Wasser soll in den Mund unserer Toten fließen. Mein Vater hob jeden Abend sein Rackeglas auf die Männer, die wegen des Kummers dieser Welt am Racketrinken gestorben waren. In unserem Istanbuler Haus, etwas krumm und aus Holz, machten die Spinnen überall ihre Betten. Wir töteten sie nicht. Mein Vater nahm oft eine Spinne in die Hand, ließ sie über seinen Arm laufen und sagte zu uns, sie sei unser verstorbener Bruder. In Gestalt dieser Spinne erfuhr ich, dass mein erster Bruder im Alter von 2 Jahren gestorben war. Ich hatte noch einen Bruder, der war nur wenig älter als ich. Hätte mein erster Bruder, der als Spinner in unserem Haus lebte, gelebt, wäre er 5 oder 6 Jahre älter als ich. Wenn ich 12 Jahre wäre, wäre er 18 und hätte mir meinen Weg beleuchtet. Hätte gesagt, lies das Buch, das kannst du schon verstehen. Weißt du, dass die Tiere weinen können? Weißt du, dass die Inquisition Galileo töten wollte, weil er gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne? Als ich diese Spinne, die mein verstorbener Bruder sein sollte, mir anschaute, wusste ich nicht, dass Georg Büchner mir einmal dieser Bruder, nachdem ich große Sehnsucht hatte, sein würde. Aber es war noch nicht so weit. Emine Sefki Östermer im Jahr 2022 mit ihrer Dankesrede. Am nächsten Samstag wird in Darmstadt wieder der Büchnerpreis verliehen, auch in diesem Jahr 2025, an eine Frau, Ursula Krechel. Die Aufzeichnung der Preisverleihung können Sie hier in HR2 Kultur hören, in unserer Sendung Literaturland Hessen am 16. November um 12 Uhr. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.